Herzlich willkommen hier beim Nerdy by Nerds Audio Podcast, Episode Nummer 7. Ich bin der Joey und wie immer nicht ganz allein, neben mir noch der Wutsch. Salut zusammen. Heute haben wir ein sehr grosses Thema für euch. Ich glaube, wir müssen auch gar nicht weiter das Geheimnis drum machen, es ist sowieso klar. Es geht um die E3 2011, wo jetzt gerade gestern zu Ende gegangen ist, der Electronic Entertainment Expo. Wir haben sie natürlich geschaut. Ich hätte jetzt hier natürlich sehr gerne noch ein paar von den anderen Nerds dabei gehabt. Ist leider jetzt technisch nicht ganz möglich. Darum der Andy ist entschuldigt, er wäre sehr gerne dabei gewesen. Der Fonso hat leider auch nicht kommen können, so wie der Fipos. Aber jetzt schlagen wir uns hier als Zweite. Ja. Jetzt Butsch, vielleicht ganz am Anfang schnell. Du hast sie auch live gesehen oder hast du teils noch nachgeschaut? Die Microsoft-Pressekonferenz habe ich live gesehen, EA auch, Ubisoft nicht. Ja doch, den Anfang habe ich noch gesehen. Aber den Rest haben wir sie nachholen, weil dann ist es doch langsam ein bisschen spät geworden. Auch Sony am 2, das war ein bisschen zu spät gewesen. Und Nintendo habe ich dann auch wieder live gesehen. Okay, also ich habe alle live gesehen, bis auf Nintendo. Da bin ich leider vor gewesen. Habe ich aber natürlich sofort nachgeholt. Ja, live ist halt schon am lustigsten. Kannst auch gerade live mit den Kollegen schreiben. Genau, ja. Ich habe mir gerade seinen Senf dazu gegeben. Ich habe teilweise gemacht über Twitter. Haben es hoffentlich gesehen. Jetzt frage ich dich mal ganz allgemein, ohne dass jetzt vielleicht irgendwelche Highlights nennst oder so. Wenn du jetzt zum Beispiel vergleichst mit der E3 von letztem Jahr, hat es sich gelohnt, so lange aufzubleiben und das zu schauen? Ja, also ganz allgemein bin ich schon eher enttäuscht gewesen dieses Jahr. Nichts Besonderes ist jetzt für mich rausgestochen. Und auch etwas, wo ich jetzt mich besonders darauf gefreut habe, ist nicht weiter angeteasert worden. Und was wäre das gewesen, wo dich darauf gefreut hättest? Zum Beispiel etwas aus der Macher von Quantic Dream hätte ich sehr cool gefunden. Also die Macher von Heavy Rain und Fahrenheit. Aber auch ja, nähere Informationen, also ausführlichere, als ich bekommen habe, zu Skyrim, habe ich jetzt auch nicht gesehen bisher. Und auch, ja, halt irgendetwas Überraschendes, was ich jetzt nicht erwartet hätte, hat es irgendwie für mich auch nicht gegeben. Ja, ich glaube, genau das ist der Punkt. Also, es hat wirklich wenig Überraschungen gegeben. Die guten Sachen, die mir gefallen haben, wir gehen natürlich nachher noch ein bisschen detaillierter darauf ein, die habe ich alle schon gewusst, dass es kommt. Und die Überraschungen haben mir quasi nicht gefallen, die paar wenigen. Darum bin ich natürlich ein bisschen enttäuscht, aber das soll uns jetzt doch nicht von einem super Podcast abhalten. Wir gehen jetzt hier die PKs ein bisschen durch. Wir wollen das nicht newsartig halten, also wir wollen nicht euch wiedergeben, was alles jetzt rausgekommen ist von Publisher, von grossen Herstellern, von diesen grossen drei. Wir wollen eigentlich unsere Sachen rauspicken, die uns interessieren und über die diskutieren. Ich denke, die ganzen News und die ganzen Listen, die habt ihr alle sowieso selber schon durchgelesen. Oder ihr habt natürlich PKs selber auch gerade live gesehen. Wir haben euch ja die Links gegeben bei uns auf der Homepage. Darum inner Detail und nicht alles, würde ich ein bisschen persönlicher darauf eingehen. Here we go! Starten wir gerade chronologisch mit Microsoft. Sie haben dieses Jahr wieder den Anfang gemacht. Und jetzt sagen wir doch ganz schnell den ersten Punkt auf deiner Liste bei Microsoft. Ja, der Punkt, mit dem wir sie auch selber gestartet haben, Call of Duty Modern Warfare 3, sind die ersten Bilder gewesen, die ich jetzt selber davon gesehen habe. Und es hat für mich eigentlich die Entscheidung gerade gefällt mit dem Video. Dieses Jahr wird es wahrscheinlich das Battlefield 3 werden, wo ich spiele. Und jetzt Modern Warfare. Wie die Bilder haben mich jetzt nicht wirklich überzeugt. Ja, also ich habe natürlich auch aufs Modern Warfare gewartet, ein bisschen etwas davon zu sehen. Ich habe all die letzten Titel immer gespielt. Und ich habe mir eigentlich jedes Mal wieder gesagt, nein, das nächste kaufst du nicht mehr. Es ist immer das Gleiche. Es wird irgendwie, ich habe es nur noch wegen Multiplayer vor allem gespielt. Das Gameplay ist irgendwie zu einfach. Alle Waffen, die Mathematik dahinter ist immer gleich. Das heisst, es gibt am Schluss nur 3 Waffentypen, obwohl du 15 Waffen hast und so weiter. Es geht ein bisschen ins Detail. Muss man die Mechanik beim Neuen genau anschauen, ein bisschen mal mit dem Taschenrechner dahinter und schauen, ob sich da etwas bessert hat. Aber bei mir ist jetzt das Thema Call of Duty, glaube ich, auch wirklich langsam über den Berg. Also ich muss wirklich sagen, hat schön ausgesehen. Sicher wieder top inszeniert und so weiter. AAA-Titel, kostet viel Geld und so weiter, schön und gut. Aber vielleicht haben wir es langsam gesehen. Ja, zwar die Inszenierung hat mich jetzt auch nicht ganz überzeugt. Ich würde fast sagen, das Black Ops ist schöner inszeniert. Auch der Anfang, wo sie jetzt da gezeigt haben, es ist doch nicht so glaubwürdig bekommen mit dieser Overtop-Action-Sequenz, wo irgendwie eigentlich dann nicht ganz gestummen hat. Vielleicht auch zu grosse Maps, damit sie das gar nicht so schön können überbringen auf der Xbox. Machen wir gerade weiter mit dem nächsten Titel. Ich glaube, der ist nicht nur bei mir auf der Liste, sondern auch bei dir. Tomb Raider. Wir haben sehr viele so Sequenzen gesehen. Schöne Sequenzen mal. Also, ich meine, Lara sieht wieder besser aus als auch schon. Tomb Raider ist immer ein bisschen an mir vorbei. Ich habe mal das erste gespielt, ganz, ganz vor Jahren. Und nachher hat es mich eigentlich nicht mehr interessiert. Das könnte vielleicht mal etwas sein, wo man mal reinschauen könnte. Einfach, weil es hübsch daherkommt, weil es einen interessanten Eindruck macht. Es wird wahrscheinlich Tomb Raider bleiben, so wie man es kennt. Ja, es ist jetzt auch auf meiner Liste. Zwar Tomb Raider ist ja in den letzten Jahren nicht unbedingt so genial gewesen. Zumindest das, was ich angespielt habe. Aber der Titel hat wirklich auch überzeugen können. Es hat ein bisschen ausgesehen wie ein Uncharted. Also vielleicht sogar ein bisschen... Ja, man könnte vorwerfen, es wäre ein Klon. Aber die Inszenierung ist wirklich top mit diesen vielleicht durchaus scripteten Sequenzen. Aber ja, ich habe auch Black Ops toll gefunden, wo es scripted war. Das macht sicher Spass. Ja, es kommt gut daher. Ein grösserer Titel, den ich mir jetzt notiert habe, ich glaube, der muss einfach erwähnt werden, Mass Effect 3, hat mir eigentlich sehr gut gefallen, muss ich sagen. Wobei ich muss gerade vorweg sagen, ich bin absolut kein Freund von dieser ganzen Kinect-Fuchtel-Casual-Implementierung. Kannst du da mehr damit anfangen? Oder sagst du, ich will das Mass Effect 3 ganz normal spielen oder ganz allgemein willst du es gar nicht spielen? Du hast ja den ersten Teil vor allem gespielt. Ja, ich habe den ersten Teil gespielt, sogar so. Also ja, ich habe es vor allem 100% durchspielen, bin immer noch nicht fertig. Unterdessen hat es meine Festplatte gekillt, also muss ich wieder voll neu anfangen. Aber auf jeden Fall, Mass Effect ist sicher ein Titel, wo man seine Zeit damit verbringen kann und die Zeit nicht verschwenden dabei. Und 3 wird sicher ein Top-Titel. Also, was ich gesehen habe, hat überzeugt. Es ist nur die Frage, gehen sie jetzt echt vielleicht ein bisschen mehr ins Casual über, weil Mass Effect 1 doch noch ziemlich core-mäßige Roleplay-Elemente drin hat, mit ja, komplexen Statistiken, die man muss beachten, wenn man es richtig spielen will. Ich hatte das Gefühl, es ist mehr in Richtung, es ist nicht vom Core weg, aber es ist mehr ein bisschen zum Shooter und ein bisschen aus dem RPG raus. Ja genau, es ist, also da gefällt mir eigentlich, weil der Shooter im Eis ist doch eigentlich ziemlich schwach. Der Shooter ist extra so stark verlangsamt, dass die Mathematik ganz gut laufen kann mit den Waffenstatistiken und das ist jetzt ein bisschen rausgenommen. Dafür ist der Shooter ein bisschen intensiver, gefällt mir eigentlich. Am besten ohne Kinect, aber ich denke, sie gehen da einen guten Weg, solange sie die Story nicht verschlechtern, auf Kosten von der Action. Was hast du dir noch weiter ein bisschen rausgeschrieben zu Microsoft? Ja, Gears of War 3. Sicher ein Titel, den man muss spielen. Ich habe Gears of War keine erst seit dem 2. Hat mir sehr gut gefallen, das im Coop zu spielen. Ja, da machen wir sicher beim 3 auch wieder. Ich werde es mir sicher ziehen und ich bin mir auch sicher, du bist der Erste, und mit mir zusammen das sofort wieder durchgegamt, hier in unserem Keller. Es hat sicher eine Top-Inszenierung. Also das 2 hat es gehabt, das 3 wird es auch haben. Und ja, so der, wie heisst der Firefight-Modus? Oder eben nicht? Ja, einfach so Wellen-Modus, ich weiß auch nicht, wie es heisst. Mit dem werden wir, wenn es den wieder hat, sicher auch wieder Stunden verbringen. Sicher ein Spiel, das wir gekauft. Es war keine Überraschung gewesen. Ich meine, es war sogar Beta schon draus gewesen. Also von dort her habe ich gedacht, ja, das ist auch wieder so etwas Top-Titel, aber es ist ein kleines Bild für die ganze E3. Die, wirklich die guten Sachen hat man eigentlich vorher schon gekannt. Ist es nicht so, dass Gears of War 3 dann auch das Ende von der Trilogie ist? Ja, so habe ich es auch gehört. Vielleicht noch mit Innovationen, vielleicht mal die grösste Innovation, eine Story wäre noch gut. Aber ja, ohne hat es bis jetzt auch funktioniert. So quasi wie auch die Halo-Trilogie, ja. Anführungsschlusszeichen. Also was ich mir jetzt noch aufgeschrieben habe, ist Fable Journey. Da hat man gerade den Peter Molyneux gesehen und man weiss schon von den früheren Jahren, wenn der kommt, gerade den Sound abdrehen, weil wenn er etwas sagt, stimmt es sowieso nicht. Aber so kann man sich einfach ein auf Bilder konzentrieren. Genau. Ich habe jetzt das eigentlich nur notiert, weil ich es eigentlich nur noch doof gefunden habe. Also Fable hat für mich von Titel zu Titel abgegeben, wobei das letzte ist wieder ein bisschen besser gewesen. Aber da, wo ich jetzt da gesehen habe, boah, nein, gar nicht, gar nicht. fühle mich zu alt. Ja, das Fable frisst mir auch zu viel Geld. Das neue Spiel wäre eindeutig besser. Und Molyneux ist nicht mehr der Prophet von der Spielindustrie. Dann haben wir noch kurz gesehen, Rise habe ich mir noch geschrieben. Mit dem, ich weiß nicht, ob das ein extra Schreibfehler ist, um auf Crytek zu deuten. Die finden das auch ein lustig. Da mit ihrem Y drin. Ja, also ich persönlich sage natürlich, Jungs, bringen Sie erst mal die Patches für Crysis 2, bevor ihr etwas Neues macht. Aber ich habe von dir jetzt gehört, dass du dich darauf freust. Mich hat es jetzt recht kalt gelassen irgendwie, aber du interessierst dich noch dafür. Ja, viel gesehen hat man ja nicht, aber ich denke, zumindest in der Kinect-Sparte, wenn das jetzt auch wirklich auf Kinect rausgeht. Ich habe ja den Titel eigentlich schon länger, wo noch unter dem Decknamen Kingdom draussen war, habe ich den verfolgt und habe gehofft, ja, jetzt kommt endlich mal ein fetter Grafiktitel aus dem Mittelalter. Dass da jetzt mit Kinect zusammen muss hängen, ist schade, aber vielleicht wird das doch der erste Kinect-Titel, der auch mir gefallen kann mit der Inszenierung. Also grafisch, actionreich, aber vielleicht auch ein bisschen kurzweilig. Hoffentlich geht es auch ohne Kinect, weil ich muss ehrlich sagen, Kinect, also während der Konferenz, ich habe es nicht mehr hören, es hat für mich fast das Hasswort Facebook schon abgelöst. Man hat dann ja so Sachen gesehen wie, Juppi, ich steuere jetzt hier mit meinem Kinect mein Dashboard in meiner Xbox und es erkennt ein bisschen meine Sprache. Brauche ich einfach nicht. Es geht wahrscheinlich nicht einmal besser und ich habe bis jetzt noch nie eine präzise Bewegungssteuerung erlebt. Also für mich als absoluter Core-Spieler ist es untauglich und darum wollte ich immer, bitte Entwickler, baut einfach kein Kinect in eure Games ein. Ihr macht sie nur kaputt. Ich will sie ohne Kinect. Aber ich bin natürlich da vielleicht eine Woche aus der Reihe tanzt, ich weiß nicht. Und ich brauche es einfach nicht. Dementsprechend natürlich hat mich da sehr viele grosse Sätze, grosse Sprüche von diesen Publisher recht kalt gelassen mit ihren Kinect-Geschichten. Die hat mir gar keine Freude gemacht, obwohl sie es wirklich probiert haben. Ja, also bei Kinect habe ich mir noch das Kinect Fun Labs rausgeschrieben. Ich selber bin auch sehr skeptisch bei Kinect, aber wenn es vielleicht noch etwas taugt, dann vielleicht eben beim Fun Labs. Also wenn ich da richtig verstanden habe, sollte das quasi der Kinect Arcade-Markt werden. Und vielleicht könnte es in dieser Sparte noch Spass machen, aber wie viel Franken kostet da so ein Teil? Also Kinect selber, Peripherie? Ja. Du kannst ja nicht mal sagen, er hat mich so kalt geladen, nicht mal angeschaut, aber es kostet genug, sicher 150 Stutz oder so, wenn es lang. Also eben, wollte man da das Geld noch rauswerfen, um dann ein paar Spiele aus der Arcade-Serie zu spielen, die vielleicht eben doch noch Spass machen will. Dort sind vielleicht die Entwickler noch kreativ und dann nicht noch als zweites Gadget die Kinect-Steuerung. Ja, genau, also dort könnte man sich vielleicht eine Innovation erhoffen. Wobei so die innovativsten Sachen, die wir gesehen haben, die kommen eh von so Hacker und die werden es wahrscheinlich nie auf einer Microsoft-Konsole offiziell schaffen. Genauso Kinect ist eingebaut worden in Forza 4. Mir gefällt das 3 sehr gut, spiele ich immer noch. Ich habe jetzt schon Angst, wie es im 4 implementiert wird. Meine grösste Angst ist, dass am Schluss irgendein gutes Game kommt, das ich Kinect noch brauche, weil das sonst gar nicht geht. Ich hoffe, ich werde mein 4 auch so geniessen können, wie ich es 3 genossen habe, nämlich mit einem guten, alten, präzisen Controller. Du bist, glaube ich, nie so der Racing-Game-Typ gewesen, außer mal ein bisschen Dirt noch. Genau, aber das Dirt 1 vor allem hat mir sehr gut gefallen. Ich habe noch rausgeschrieben Minecraft. Finde ich einen guten Kauf von Microsoft. Hat mir auch schon auf dem PC gut gefallen. Ich habe es leider noch nie als Vollversion gekauft. Vielleicht kaufen wir es für die Xbox. Auf jeden Fall hoffe ich auch, dass vielleicht durch die Gelder, die durch Microsoft hier reinfließt, vielleicht noch eine nächste Innovation ins Spiel reinkommt. Auch wenn das schon lange nicht mehr nötig hat. Ja, also nach irgendwie 28 Millionen, die er schon verdient hat. Ein Titel, der sicher mal eben doch innovativ ist. Und der auf der Seite von Microsoft sah, der Konsole, die ich selber besitze, finde ich eigentlich gescheit. Ist dort Kinect auch noch irgendwie involviert? Das weiß ich gar nicht, ich hoffe es mal nicht. Ich hoffe es auch nicht, aber sicher hoffen wir, da kommt noch ein gutes Zeug nachher bei Minecraft. Ja, wobei ich natürlich eine PC-Version immer noch bevorzugen würde, nur schon wegen der eigenen Server. Andererseits hast du vielleicht dann eben auf der Xbox auch die Möglichkeit, genauso mit Kollegen etwas zu spielen. Ohne ein Serverproblem. Ohne den Server müssen zu haben, oder ja. Zum Microsoft PK abzuschliessen, natürlich am Schluss, wie immer das Größte, ich glaube auch für uns die interessantesten zwei Halo-Titel, wir, die eigentlich Halo-Spieler sind, schon länger. Zuerst das Remake vom ersten Halo, was es gegeben hat. Ja, die Frage ist, ob man es braucht, oder? Der Andy hat auch schon mal etwas erwähnt. Man könnte sich jetzt noch für die Xbox 1 das Halo kaufen für ein paar Franken und das noch durchspielen. Interessanter wird natürlich in die neueren Sachen. Ich glaube, sie machen wieder einen Multiplayer rein. Jetzt ist, frage ich mich, wird das Halo Remake, was meinst du, wird das Reach schon ersetzen? Es wäre mal eine Abwechslung. Ich würde den Multiplayer sicher spielen, wenn ich das Spiel dann habe. Es hat dann ja einige neue Maps, ein bisschen weniger Fähigkeiten, dafür wieder mehr Core Gaming. Ja, also nimmt mich wunder, wie sie da die neuen Elemente, die sie jetzt im Reach eingeführt haben, die eigentlich überhaupt noch nicht absehbar gewesen sind im ersten Teil, ob sie die behalten oder ob sie die Mechanik eigentlich wieder zurücksetzen auf den alten Teil. Ich finde es vor allem auch noch spannend, das ist ein bisschen grafisch überarbeitet. Also Es läuft total auf der Reach Engine. sogar. Ja. Ja. Ja, dann ist es eben auch noch cool, da kann man die Story noch durchspielen mit überarbeiteter Grafik. Im Ich hatte. Koop wird auch noch neu eingeführt. Und ja, da haben wir noch ein paar neue Achievements, die man freischalten muss. Ein bisschen Verköstigung für die Wartezeit auf den nächsten Titel. Genau, und wenn wir Glück haben, heisst es ja, es ist ein Remake, kostet vielleicht nur digital erhältlich und kostet von mir aus 2000 von diesen Fantasiepunkten. Dass man kann sagen, ja, es ist preislich noch ein bisschen attraktiver als jetzt ein neuer Retail-Titel, weil sie wahrscheinlich auch ein bisschen weniger Aufwand reingesteckt haben. Warum nicht? Wir schauen es an, wir sehen es, wie es ist, bilden uns das Urteil dann, wenn es draus ist, würde ich mal meinen. Dann ganz am Schluss. Wir bleiben im gleichen Universum natürlich. Halo 4 hat auch niemand überrascht. Man hat leider relativ wenig bis gar nichts gesehen. Also es hat sich auch fast auf eine nicht überraschende Ankündigung beschränkt, plus einen riesigen Trailer. Ja gut, mich hat es ein Stück weit überrascht. Und zwar, es heisst Halo 4, es heisst nicht irgendwie Halo Plumpsklo oder was auch immer. Es tut dort ansetzen, wo Halo 3 aufgehört hat. Es ist ein Spiel mit dem Master Chief. Genau, wo eigentlich tot wäre, aber ich glaube doch nicht. Ja, also man sieht ja eigentlich in dem Trailer, wie er irgendwie wieder zum Leben erwacht. Ja, ist es nicht so, dass man mal seine Hand sieht, wenn man so Legendary durchspielt und das Intro, also beziehungsweise die Schlusssequenz ganz durchschaut, dass man Ja, dann es etwas ist. sieht, dass er noch lebt. Aber ja, auf jeden Fall, man sieht, wie er wiederbelebt wird, man sieht, wie das Herz wieder anfängt zu schlagen. Und ja, Ach. schöner Renderfilm, hat gut ausgesehen. Ja, was könnte man erwarten, was meinst du? Es wird wahrscheinlich grafisch, glaube ich, nicht mehr so viel passieren. Nehme ich nur schon an, weil sich meiner Meinung nach auch vom 3 zum Reach nicht viel gemacht hat. Ich hoffe, sie machen für mich ist wie immer der Multiplayer interessant. Oder das Interessanteste. Sie machen da ein bisschen Verbesserungen. Das mit diesen Fähigkeiten, da hat man so halb gefallen. Ich will endlich wieder Doppelwaffen. Ich will wieder ein bisschen mehrere Granaten. Das ist das, was mich immer gestört hat. Schön wäre es auch, wenn man Rüstungsteile wieder mit Achievements freischaltet und nicht mit dem virtuellen Geld dort. Aber kann auch so damit leben. Ja, also eigentlich, blöd gesagt, kann ich auch schon leben mit einem Reach 2 mit Doppelwaffen. Und dann ist für mich schon gut. Neue Maps, die guten von den alten Editionen beibehalten, langt schon. Und nicht zu Ja, teuer. vielleicht gehen sie auch die Story neue Schritte. Wir haben nicht viel gesehen. Vielleicht tut man sogar mal in einem Abschnitt unter Wasser tauchen. Wäre noch lustig. Aber ja. Mehr Raumschiff-Sequenzen, also wo man rumfliegen kann, das hat es im Reach genau nur einmal gegeben. Ja, diese Sequenz habe ich besonders cool gefunden, wo man quasi keinen Schall mehr hört, weil es im Weltraum draus ist. Ja, es war mal wirklich eine Abwechslung gewesen. Also gut, jetzt habe ich es falsch verstanden. Eben das Flugzeug, das Raumschiff, aber auch die Raumschiffsequenz, wo man im Panzer, in der Rüstung quasi ja, im Weltraum rumläuft und dann keinen Schall hört. Und Also die Schwerelosigkeit. genau, Okay. das ist auch noch cool, simuliert gewesen. Ja, mit dem schließen wir doch Microsoft PK mal ab. Ich glaube, da sind wir genug lang verweilt. Kommen wir zur nächsten auf der Liste. Das wäre EA, aber vorher haben wir noch gerade etwas, wo wir erwähnen wollen, das eigentlich ein bisschen außerhalb, aber auch im Rahmen von der E3 noch zum Thema geworden ist. Und das ist das neue Elder Scrolls, Skyrim. Man hat, ich glaube, von GameSpot aus ist es gewesen. Wenn man jetzt sicher Exklusiv. wie Kotaku noch involviert war, hat man ein bisschen Gameplay-Szenen gesehen, nicht selber an einer PK vorgeführt. Da hat ein Entwickler noch ein bisschen darüber geschwätzt. Was man hat man gesehen? Man hat gesehen, mal etwas grafisch. Es ist dort auf der 360 gelaufen. Sieht sehr ansprechend aus. Es ist extremst weitläufig. Also man sieht wirklich bis an Berg hinterher und es hat geheißen, ja, du kannst auch noch hochlaufen, wenn du Lust hast. Man sieht Dungeons, man sieht grosse Ebenen, man sieht Schneeregionen. Also es hat, ich glaube, 7 klimatische Regionen gegeben, sage ich jetzt mal. Man hat ein paar grosse Monster gesehen, man hat, was hat man gesehen? Man hat Zauber gesehen, auf der linken Hand, in der rechten Hand, in der rechten ein Schwert, in der linken auch eins oder in der linken ein Schild und so weiter und so weiter. Sehr cool gewesen, wirklich, wirklich. Also für mich fast der beste Titel und nicht einmal wirklich an der E3 gezeigt. Ja, es gehört ja auch nicht irgendein Haus rein, es ist von Bethesda wird rausgebracht, als Publisher sowohl auch als Entwicklerstudio ist das tätig. Mir hat es sehr gut gefallen, was ich da gesehen habe im Gameplay-Trailer. Es war einiges Neues dabei gewesen. Zum Beispiel hat man gesehen, das gibt da auch so Zentauren oder so Riesen. Und eben auch das erste Mal hat man mal die Drachen in Action gesehen. Sehr gut umgesetzt. Die sollten recht individuell agieren, also die fliegen quasi umeinander. Wenn du gerade umeinander kämpfen bist, kommt vielleicht irgendwann so einen. Und wenn du Glück hast, packt er deinen Gegner. Und wenn du Pech hast, packt er dich. Also das sind eigentlich neutrale Individuen. Wenn du Pech hast, stellen sie sich gegen dich. Man hat von diesen Schreien schon etwas gesehen. Also so speziell, ich sage jetzt dem Zauber, wo man kann einsetzen kann, etc. etc. Ein Zauber, wo mir gerade sehr gut gefallen hat, hat das Gewitter herbeigerufen, wo quasi die ganze Map Gestalt wandelt. Das plötzlich hat es Regen und Blitz und die Blitz tun den Gegner angreifen. Das sehr ist cool. Natürlich auch optisch sehr ansprechend. Ja, rein schon der ganze Kampf gegen den Drachen, sehr cool gewesen, wie todsicher gekauft das Game. Ja, es ist actionreicher als Oblivion noch war. Hoffentlich nicht auf Kosten von den komplexeren Roleplay-Elementen. Auf jeden Fall, das, was ich gesehen habe, hat mir gefallen. Die Frage ist, wie machen sie es mit der Skillig? Wir haben den ganzen Podcast darüber. Genau, Nummer 1, hört es euch an, sicher kein Fehler. Und mit dem schließen wir das auch ab und kommen zur nächsten PK, nächste wirkliche PK. Das wäre die Pressekonferenz von Electronic Arts. Was hat dir dort, Butch, wirklich gefallen oder nicht gefallen, so dass du jetzt denkst, doch, das ist wert, da muss ich jetzt da noch schnell ein paar Worte drüber verlieren? Ja, wir haben es vorher eigentlich schon angesprochen, Mass Effect 3 ist dort auch mal ohne Kinect gespielt worden. Und es funktioniert also. Ich werde es selber auch so spielen. Da haben wir eigentlich schon genug dazu gesagt. Jetzt auch unter der Schippe von EA. Ich weiß nicht, ob es beim 2 auch schon so war. Ich glaube schon. EA hat jetzt da nicht so viel an dem Spiel zerstört, dass ich mich da beklagen muss. Ja, ich denke, da haben wir jetzt vorher schon zu Genüge drüber geredet. Darum rühre ich jetzt da mal Need for Speed The Run in den Raum. Ich glaube, wir müssen nie so viel müssen lachen als das Game. Ich glaube, das ist so schlecht. Also Need for Speed haben ja schon viel abgegeben über die Jahre, aber das... So, oh, ich fahre ein bisschen um und ich drifte ein bisschen unrealistisch und so, ja, Frostbite Engine hin und her. Und dann steige ich ein bisschen auf und Bullen schiessen auf mich und ich probiere irgendwie wegzuzackeln und kumpeln über das Dach und so. Riesen Schrott! Und der Witz ist ja noch, quasi die Run-Elemente, die Parkour-Elemente, sind alle gelöst mit Quicktime-Events. Ja, das ist. Oh mein Gott, nein, ich bin fast vom Stuhl gefallen. Und die stehen dort auf dieser Bühne und sagen, boah, es ist so toll und oh mein Gott, nein, ich kann es nicht glauben. Es war einfach nur ein riesen Fail aus meiner Sicht. Dann ein sehr unspannender Titel, der mich natürlich jedes Jahr interessiert, FIFA 12. Sie haben nichts gezeigt, was man nicht vorher schon gesehen hat. Sie haben nichts gezeigt, was man nicht vorher schon gekannt hat. Aber trotzdem bleibt bei mir auf dem Radar natürlich, wie jedes Jahr. Ja. Auch bei dir, du hast auch schon erwähnt, also das könnte auch bei dir mal plötzlich. Ja, ich habe es ja die anderen Jahre amigs mit dir gespielt, aber jetzt habe ich auch mal Interesse, mir selber eins zu besorgen. Vor allem, weil es jetzt auch eben mit der komplexeren Hitbox doch noch optisch auch noch hübsch überkommt. Oder physikalisch ist es sicher gut umgesetzt. Ja, wobei ich muss ehrlich sagen, also von diesen Stürzen, die hat in dem Fall, ich habe ja bis 11 sehr viel gespielt, also auch dort fallen sie um und so. Es überrascht mich nicht wirklich. Und da die tolle Neuerung von wegen, ich nehme meinen Verein und spiele den virtuell auf. Ich glaube, das haben sie im 9. mal eingeführt und wieder rausgestrichen. Jetzt bringen sie es wieder rein und verkaufen das Neuerung. Ja, also hat mich mäßig jetzt überzeugt. Ich denke, ein Titel, den ich auch sicher wird kaufen, das war der, der, glaube am Schluss noch ist von EA. Und zwar Battlefield 3. Grafisch Bombe. Kann man, glaube ich, anders gar nicht sagen. Also, cineastisch inszeniert, da kann sich, glaube ich, Call of Duty wirklich mal warm anziehen. Die werden sich dort eine rechte Schlacht liefern. Man hat nicht viel gesehen. Man hat in-game gesehen, eine Sequenz, wie einer mit dem Panzer über eine sehr, sehr schöne, ich sage jetzt, Steppe fährt. Man hat grafisch etwas gesehen, aber gameplaymäßig nicht wirklich viel. Mich hat immer ein bisschen die Weitläufigkeit vom BF abgeschreckt, darum habe ich Call of Duty immer ein bisschen geschätzt, wenn es ein bisschen mehr zur Sache geht, weil die Maps nicht so riesig sind. Aber damals wirklich bei mir ist es auf dem Radar. Bei dir glaube ich auch, oder? Ja, es ist auch schon länger auf dem Radar. Eigentlich mit den ersten Bildern, die ich gesehen habe, und dachte, ja, das ist jetzt ein Spiel. Da hat es mich auch gefreut, hier neue Bilder zu sehen. Vielleicht auch eben die ersten Bilder von einer Panzerfahrt. Das ist sicher gut umgesetzt, auch mit schönen Cockpit-Ansichten, ein bisschen nicht gespart mit der Entwicklungszeit. Alles durchdacht. Und auch dort ist mir aufgefallen, vor allem mit der dramaturgischen Umsetzung, gehen sie auch noch einen neuen Weg. Am Anfang sieht man den Soldat wie ein Spielzeug-Dinosaurier von seinem Sohn. To Dad steht drauf, in den Händen hat. Es tut doch noch einem selber darauf ansprechen, dass eben die Figur auch ein Leben hat mit Familie dahinter. Ja, schauen wir, wie es am Schluss wirklich noch umgesetzt wird. Wir mögen uns sicher alle an den Crysis 2 Trailer erinnern. Sehr emotional war und von dem haben wir im Endspiel wirklich auch nichts mehr gesehen. Stimmt schon. Aber ich habe auch das auch im anderen Gameplay-Trailer irgendwie schon positiv gefunden, wo die Soldaten durch die engen Gassen im Irak laufen und irgendwelche alltäglichen Sachen besprechen. Und es geht eigentlich vielleicht 2 Minuten, bis es zur Sache geht. So ähnlich, um eigentlich die Spannung aufzubauen und auch quasi einem Verbindung zu den anderen Soldaten aufzubauen. Dann möchte ich gerade weiterkommen zur nächsten PK. Dort haben wir auch wieder ein paar interessante Titel draussen. Ein paar interessante Titel rausgesucht. Ich rede hier von Ubisoft. Als allererstes habe ich mir da mal Far Cry notiert. Aber nicht wirklich aus einem positiven Grund. Es ist mir eigentlich wirklich selber klar geworden, nein, Far Cry brauchst du jetzt eigentlich nicht mehr. Das 1 hat mir gefallen. Das 2 ist technisch hat es mich überzeugt und dann hört es gerade auf und ich befürchte das beim 3 wieder. Darum wollte ich eigentlich noch erwähnen, grafisch top und der Rest flop, oder nicht? Ja, beim Far Cry 2 hat mir am besten noch der Editor gefallen. Dort habe ich auch mal eine PS3 abstürzen lassen, weil ich zu viele Explosionsfässer übereinander gestellt habe. Eigentlich die Möglichkeit, so grafisch hochqualitative Maps selber zu machen, auch sie nie zu spielen, ist toll, aber eben, man spielt sie nie. Das ist wie beim Halo. Macht auch Spass, eine Map zu machen und am Schluss spielt sie nicht. Ja, weil einfach die Möglichkeit nicht da ist, irgendwelche Lobbys zu öffnen. Vielleicht gibt es ja die dort. Aber der Shooter selber hat mich jetzt nicht so überzeugt. Es ist irgendwie, ja, es hat mir auch beim Far Cry 2 nicht gefallen und es sieht nicht gross anders aus. Ja, ich habe mir noch ausgeschrieben Drivers San Francisco. Driver ist eine Reihe, die hat mir früher sehr gut gefallen. In den letzten Jahren habe ich nicht viel davon mitbekommen. Driver 3 war der letzte Titel, den ich gespielt habe. Ziemlich untergegangen, glaube ich auch. Ja, aber es ist wirklich... Also es ist eigentlich auf gewissen Ebenen besser als GTA-Reihe. Weil das Driver 3 hat einerseits auch schon recht gute Grafik gehabt für die damalige Zeit. Und halt auch bei den Fahrzeugen ein bisschen eine schönere Auswahl, ein bisschen coolere Autos. Auch andere, andere Modus, die sehr spannend sind. Zum Beispiel hat man können eine Fahrt fahren und dann später mit Kameras die ganze Fahrt aufnehmen. Viele Möglichkeiten hat man gehabt, das dann sehr actionreich umzusetzen. Ich habe das damals sehr lustig gefunden, da meine actionreichen Autofahrten auch actionreich umzusetzen. Mit Kameras, wo du jeden Winkel kannst filmen und sie frei bewegen. Also ich habe vor allem das Driver 1 noch gut in Erinnerung, ich glaube als Game mit dem heftigsten Tutorial. Bis ich damals hatte, es hat so schwierige Aufgaben, die man muss lösen, bevor eigentlich das Game anfängt. Aber nachher hat es mir wieder besser gefallen. Ich schaue es mir sicher als Neue, ob wir das nachher wirklich hier im Regal stehen werden haben, zweifle ich noch ein bisschen an, aber wir schauen, oder? San Francisco ist sicher eine coole Stadt. Die Bilder, die ich jetzt, bis jetzt gesehen habe, haben mich noch nicht so ganz überzeugt, aber ich muss das Ganze auch vielleicht mal im Zusammenhang sehen. Denn wir haben es vorher von einem Editor gehabt. Der ist im nächsten Titel, wo ich mich eigentlich darauf freue, wieder wichtig, und zwar Trackmania 2. Funracer, für die, die es nicht kennen, Trackmania kann man vielleicht mit Mod Nation Racers vergleichen, wobei nicht mit Go-Karts oder so, sondern mit, ich sage jetzt mal, normalen Fahrzeugen, die sie nicht lizenziert sind. Bau deine Strecke, ganz verrücktes Zeugs und fahr's nachher. Stelle ich mir lustig vor, schaue ich mir an, warum nicht. Ich glaube, das ist etwas, was mir Spass machen könnte. Vielleicht dann auch im Multiplayer oder so. Mal eine Strecke zusammenbauen. Das ist, glaube ich, etwas, wo wirklich dann deine eigenen, selber erstellten Werke noch ein bisschen mehr zum Zug kommen. Ja, das wäre natürlich auch sehr positiv, wenn man die auch wirklich mit anderen Spielern kann spielen kann. Den Titel behalten wir sicher mal im Auge. Was haltest du von Rocksmith? Ich denke, es ist ein Spiel, das der Fipos vielleicht noch würde interessieren. Der ist jetzt leider heute nicht da. Ja, der Fipos habe ich auch müssen denken. Es ist sicher interessant, es geht mal einen anderen Weg. Es wird am Spieler nicht irgendwelche überteuerte Plastikgitarre andrehen, sondern gibt ihm die Möglichkeit, die eigene Gitarre anzuschliessen. Und ich nehme an, das sollte auch funktionieren. Man hat eigentlich auch, glaube ich, wirklich einen Lerneffekt, also etwas, wo man dann brauchen kann. Ich meine, die Lieder, die ich dann lehre, kann ich auch spielen nachher, wenn mein Fernseher nicht läuft. Ja, genau. Und vielleicht dann eben auch mit so Tutorial für eben Spielarten, wo man sonst irgendwie nicht so einfach lernt, wie irgendwelches Tapping oder so. Ich wollte das Spiel schon nur mal sehen, weil ich wollte wissen, wie der Feedbots vor dem Spiel aussieht. Der Feedbots, unsere Gitarrenkanone. Genau, also der spielt so viel Gitarre, dass ihm der Arzt schon gesagt hat, er darf nicht mehr so viel spielen, weil es gesundheitlich schädlich wird. Das ist jetzt kein Witz. True story. Der spielt das schnell auf Legendary durch und bringt es nach 20 Minuten wieder zurück, weil es viel zu einfach ist. Ja, dann müssen wir eigentlich das Spiel schon nur mal kaufen, damit wir ein YouTube-Video davon drehen können. Nein, aber grundsätzlich natürlich ganz klar eine gute Richtung. Ich meine, was ist authentischer als eine richtige Gitarre? Gar nicht. Und ich finde eigentlich auch Controller kannst du nicht mehr haben. Technologie ist spannend, also... Wie präzise ist es denn am Schluss? Wieder, Frage, ich weiß nicht. Theoretisch muss es schon irgendwie funktionieren. Ich kann es jetzt nicht beurteilen. Sicher etwas, wo dann ausgiebig getestet wird. Ubisoft hat natürlich, wie schon zuvor, EA und wie schon vorher Microsoft mit dem vielleicht grössten Titel abgeschlossen. Sie haben einen PK abgeschlossen, der mir so mäßig gefallen hat, aber sie sind sicher lustig gewesen. Ich habe irgendwie noch lustig gefunden, wie sie präsentiert haben, da die ganzen Leute, jetzt sind noch witzige Typen. Sie haben abgeschlossen mit Assassin's Creed Revelations, schließt eigentlich die Ezio Auditore Trilogie ab, also es ist noch nicht ein Assassin's Creed 4 oder 5, sondern es schließt wieder eigentlich die Zwischenserie ab. Ich habe das 2 gespielt als letztes, dann quasi der Nachfolger 2.5 eben, der zweite Teil von dieser Trilogie noch nicht gespielt, somit werde ich auch jetzt den noch nicht spielen, aber ich habe vor, beide noch zu spielen. Aus einem einfachen Grund, ich habe Verbesserungen erkannt, in jedem Titel. Du hast das 1 mal gespielt? Ja, das 1. Damals hat es mich geflasht mit der Grafik, mit der Umsetzung von dieser riesigen Stadt. Unterdessen habe ich das Gefühl, sie reiten immer auf dem gleichen Pferd. Was man vielleicht bei dem neuen Assassin's Creed kann hoffen, weil der Trailer ja eigentlich in einer natürlichen Gegend, also in den Bergen gespielt hat, dass sie vielleicht von der Stadt wegkommen, wo sie natürlich sehr schön immer können umsetzen in eine Richtung... Konstantinopel ist, glaube ich, das aktuelle Szenario, also das entspricht dem ursprünglichen Istanbul. Im einen Trailer hat man auf Anfang gesehen, wie da der Ezio den Berg aufsteigt und dort doch nicht umgebracht wird. Und also er würde gehängt werden. Vielleicht sieht man dann eben auch mal so Maps mit Bergen. Grafische Möglichkeiten hätten es wahrscheinlich. Ich finde einfach langsam die Stadt ein bisschen langweilig. Man kann ein bisschen umsäckeln. Vielleicht können sie mal einen anderen Weg gehen, ein bisschen weg von dem Parkour, ein bisschen... Vielleicht Stealth oder etwas, wenn wir einführen. Genau. Also, die Reihe hat eigentlich schon Potenzial. Ich finde auch, sie sollten endlich mal bringen, und da könnte man eigentlich vermuten, weil man hat ja am Schluss vom einen Trailer so eine komische, mysteriöse, leuchtende Tür gesehen. Also, wir könnten vermuten, dass es vielleicht die Möglichkeit gibt, mit dem Assassin in unserer Gegenwart, in einer Stadt, rumzulaufen. Ich glaube, das wird sicher kommen, weil auf das zielt es ja her. Der Main Character, jetzt ist mir der Name entfallen, aber der, wo man in der richtigen Welt spielt, übernimmt ja langsam die Assassinen-Fähigkeiten. Und das ist ja nicht für nichts. Das hat man schon im Teil 2 gemerkt. Also, wenn sie da grafisch schön umgesetzt irgendwie einen Assassin über Autos rennen lassen, bin ich sicher dabei, ja. Hast du noch etwas? Oder sonst würden wir, glaube ich, weitermachen? Mit der nächsten grossen PK? Ich habe nicht mehr. auch zwei interessante Neuerungen, und das wäre Sony. Habe ich auch noch live geschaut. Ist langsam ein bisschen spät geworden. Bei uns hat das um 2 Uhr angefangen, aber also ich denke, da muss ich jetzt doch einfach gleich noch sehen. Sie sind ziemlich früh mit etwas Grossem rausgekommen, etwas, was schon lange eigentlich auch schon bekannt war, in recht vielen Details, NGP, Next Generation Portable, und wie sie später dann enthüllt haben, den Namen PlayStation Vita, also irgendwie mit Leben und so, also NGP gefällt mir noch besser. Das habe ich dort auch gedacht. Aber wie es heisst, ist ja eigentlich egal. Naja, was hast du vom Gerät selber gehalten? Wir haben ja ein Uncharted-Demo eigentlich gesehen auf dem Gerät. Ja, also mit den letzten Geräten haben sie auch nicht so Glück gehabt. Die sind nicht so gross rausgekommen. Das Gerät wartet aber eigentlich mit einer grossen Palette von Möglichkeiten auf, wo man dann auch auffassen kann oder nicht muss. Genau, da hat mir gefallen. Es hat neue Möglichkeiten, die man nicht muss brauchen, wenn man es nicht will. Genau, das habe ich eigentlich. Das ist ein anderer Weg wie mit der 3DS. Ja gut, der 3DS ist nur ein Anzeigemodus, aber die Touch-Elemente, die er jetzt hat, muss man nicht einsetzen. Genau. Aber es ist alles dabei. Vorne Touch, hinten Touch. Natürlich immer noch die zwei Analog-Stick und Bombe-Grafik. Ja, also das Gerät gefällt mir eigentlich besser als alles andere, was es jetzt gibt als Handheld. Aber die Frage ist, ob ich das brauche. Wir könnten es anschliessen daheim. Es hat noch einen Sinn. Man braucht es nicht nur für unterwegs. Man kann es an den Fernseher hängen und dann gerade auf dem Fernseher weitergamen. Ja, ist nett. Wirklich, ist nett. Eben wirklich da die Hybridsteuerung, wenn man dem sagen will, hat mir gefallen. Also ich laufe da mit dem Analogstick um und dann tappe ich auf die Leiter auf dem Screen, dann läuft er die Leiter um und dann tappe ich auf die Waffe und dann ladet er nachher und dann nehme ich wieder die Analogsticks zum Zielen und zum Schiessen. Es hat wirklich gute Elemente. Ich denke, aus Gaming nie revolutionieren, aber ein bisschen komfortabler machen. Was halt ein bisschen die Frage ist, ich habe jetzt kein CD-Laufwerk gesehen, sie werden wahrscheinlich wieder über Download ablaufen. Wie läuft das ab? Kauft man sich das? Hat nie etwas in der Hand, wo man kann sicherstellen, dass man das Spiel auch hat in näherer Zukunft? Ja, das Gerät geht sicher in eine gute Richtung. In eine bessere, ja. Ob es dann schon gut ist, ich weiß nämlich nicht so ganz, wie portabel das Gerät ist mit der Leistung, die sie da versprochen haben, wo eine PS3 die Grenzen, wenn ich jetzt rein schon an einen Akku denke und so. Ja. Yeah. Die Frage ist eben auch, was eigentlich, ja, braucht das der normale Mensch überhaupt? Die meisten sind zufrieden mit einer iPhone-App zum Spielen für unterwegs. Ich selber denke auch, ich werde jetzt nicht immer irgendwie zwischendurch, wenn ich auf dem Heimweg bin, da noch so ein komplexes Spiel spielen. Ja, also es ist wirklich schon fast eine Heimkonsole der am Schluss, wo du kein Fernseher dazu brauchst. Aber das Gerät überzeugt. Es kommt jetzt einfach noch auf den Entwickler drauf an. Tun sie auf das Pferd umspringen. Dann möchte ich mit dir noch schnell ansprechen, die HD-Remakes, die angekündigt worden sind. Ich rede jetzt hier von der God of War Collection bzw. Ico zusammen mit Shadow of the Colossus. Grundsätzlich ist wieder so ein Thema Remakes, Geldmacherei oder gut. Was meinst du da dazu? Also, das Ico habe ich nie gespielt, das müsste ich eigentlich nachholen. Shadow of the Colossus ist einer der Titel, wo mir immer noch am besten gefällt. Den noch in 3D, wenn ich das mal hinkriege, da, vielleicht im Hauptquartier, wäre natürlich genial. HD, 3D, das wäre natürlich die schönste Art, die Spiele wieder zu spielen. Auch da die God of War Spiele finde ich eigentlich nicht schlecht, wenn es Angebot gibt, ob ich es mir dann sehe. Ja, also in einer schöneren Darstellung das nochmal zu spielen, ist natürlich toll. Also bei mir ist es natürlich so, ich habe God of War nur zum Teil gespielt, Ico gar nicht, Shadow of the Colossus auch nur zum Teil. Darum kann ich jetzt persönlich Remakes befürworten, weil ich nämlich eine schönere Version habe. Zwar von etwas, das für mich nicht alt ist, für mich ist es ja neu, weil ich es noch nicht gespielt habe. Hätte ich es schon gespielt, würde ich es mir nicht ziehen. Aber eben, da die 3D-Geschichte haben wir noch nicht so genau angesprochen. Gefällt mir eigentlich sehr gut bei Sony, dass sie da 3D einführen. Das ja, ist sie promoten es jetzt doch schon noch stärker als früher. Ja, vor allem 3D ist ja eigentlich das, was ich jetzt wirklich als Zukunft anschaue, nicht irgendwelche kuriose Controller. Und die Frage ist, wie lange geht es, bis ich so weit bin, bis wir so weit sind bei Nerdy by Nerds, dass wir auch 3D spielen können. Dann bräuchten wir Brille, das ist schon mal das Erste, was mich nervt. Dann die Qualitätseinbußen, was FPS anbelangt, die Qualitätseinbußen, was Schärfe und Helligkeit anbelangt. Ich bin nicht so 3D-Fan, ehrlich gesagt. Und dann weisst du auch nicht, ob du vielleicht noch Grindweh bekommst und mal irgendwie noch halb schlecht wird oder so. Qualitätseinbußen, mit dem muss man heute noch leben, vielleicht irgendeine schlimm. Generell finde ich eigentlich 3D beim Gamen doch noch am sinnvollsten. Sinnvoller als im Kino. Vor allem auch auf einem grossen Fernseher ist das sicher sehr toll zum Anschauen. Ja, du erwähnst da gerade etwas, der Fernseher. Sie haben da so eine spezielle Sony bzw. PlayStation branded TV vorgestellt. Ist eigentlich grundsätzlich einfach ein TV, 3D-fähig und so weiter. Ich glaube 24 Inches, ja, ist okay. Aber das ist eigentlich nicht wirklich das Interessante. Das Interessante ist, dass es ein schönes Bundle gibt. Ein 3D-Einsteiger-Bundle quasi, ein preiswertes, also mit allem drum und dran. Könnte man sich also überlegen. Aber noch interessanter habe ich eigentlich den Trick gefunden, dass man auf einem Screen zwei Bilder individuell darstellen kann. Das hat man ja schon lange gemacht, aber dass man sie so nutzt, habe ich gut gefunden, dass da noch niemand sonst drauf gekommen ist. Also bis jetzt ist es ja so im 3D, dass der Fernseher zwei Bilder produziert, zwei unabhängige, wo nachher mittels Brille auf beide Augen einzeln gelenkt werden, dass ich einen 3D-Effekt sehe. Jetzt kann man aber auch, so machen sie es dann nämlich mit dem Fernseher, zwei Bilder produzieren, die komplett verschieden sind. Dann sieht jeder Spieler von diesen zwei, wenn er auf den Fernseher schaut, ein Bild, zwar nur in 2D, aber dafür sieht er ein Bild und der andere sieht ein anderes Bild, auch nur in 2D. Also sprich quasi, man hat auf einem Screen Splitscreen, ohne dass man den Screen muss splitten. Klingt jetzt ein bisschen blöd, aber ist so. Ja, das war für mich eigentlich die einzige größere Überraschung von der E3. Finde ich eine sehr spannende Idee. Fast ein bisschen untergegangen, aber eigentlich genial. Sehr sinnvolle Entwicklung. Aber Splitscreen ist ja generell schon mal die Qualität des Spiels mindern. Also du meinst, dass es nochmal schwieriger wird? Aber das ist ja die Frage. Also wir kennen es vor allem von der Xbox. Beim Halo Splitscreen tut es mit jedem zusätzlichen Spieler enorm an Qualität verlieren. Aber vielleicht, ich weiß nicht, wie es bei der PS3 ist, ist dort der Qualitätsverlust geringer wegen der höheren Leistungsfähigkeit von der PS3? Ich weiss auch nicht. Ich meine, 3D produziert jetzt zwei Bilder. Und ob das erste Bild gleich ist wie das zweite und versetzt wird, weiss nicht, ob das die Performance wirklich nützt oder ob sie einfach sagen, wir produzieren zwei Bilder und es macht für die Performance keinen Unterschied, ob auf dem einen das gleiche drauf ist wie auf dem anderen. Ja, das ist dann auch eine Frage. Aber ob das dann mit der Brille auch wirklich gut aussieht, ob es nicht irgendwelche komischen Flimmereffekte gibt. Ja, sind wir beim Stichwort Qualität. Aber der Fernseher klingt grundsätzlich sehr interessant. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir den hier oben schräg über unseren bisherigen 50-Zoll-Fernseher montieren, damit wir auch die Möglichkeit haben. Und dann müssen wir immer rauf schauen, das ist echt ein blöd. Ja, wir müssen irgendwie noch eine Ecke finden, wo der Platz hätte. Aber ja, das ist Zukunftsmusik. Genau, Luxusproblem. Sony hat mir daher eigentlich am besten gefallen von den. Sie haben da gut präsentiert, sie haben wie immer fähige Leute draussen gehabt, die gut können reden, die gut können herstehen. Auch toll, dass sie sich für ihren Hacker-Vorfall entschuldigt haben am Anfang. Mindestens das. Ja, also es ist gut platziert, schön am Anfang. Auch doch noch irgendwie ernsthaft überkommen. Aber eben die 3D-Geschichte gefällt mir sehr gut. Vielleicht ist da wandert da mal bald etwas in unser Zimmer hier oben. Das hat mich eigentlich angefixt. Ich habe mir aufgeschrieben, Bioshock Infinite ist mir schon im Vorfeld von der E3 positiv aufgefallen mit einigen Gameplay-Trailer. Das ist eigentlich genial umgesetzt, das Setting in der Wolke oben mit den Schienen, wo man sich einklinken kann und so zwischen den verschiedenen Ebenen von dieser Wolkenstadt kann umswitchen. Sieht sehr geil aus. Sehr actionreich sogar. Also der actionreichste Titel wird das wohl werden von der Bioshock-Reihe. Auch interessant, dass der Entwickler von Bioshock gesagt hat, dass er nicht so ein Fan von Move ist, sich nicht doch neu gebaut hat. Ich spiele es natürlich ohne Move. Bioshock ist auf jeden Fall auf einem guten Weg, der neue Titel. Super Umsetzung, auch grafisch sehr ansprechend. Wie man es sich gewohnt ist von der Bioshock-Reihe, wird auch der Titel sicher eine sehr gute Auswahl. Ja, Bioshock ist immer ein bisschen an mir vorbei, müsste ich mal nachspielen. Muss gut sein, rein was ich gehört habe, viel mehr kann ich nicht dazu sagen, darum wollte ich eigentlich auch da nicht zu viel sagen, aus Mangel an Erfahrung. Ich gehe darum lieber gerade weiter zu der nächsten PK. Zuerst sind wir natürlich schlafen, wieder ein bisschen Energie tanken und so weiter. Am nächsten Tag hat Nintendo abgeschlossen, wie ich glaube schon letztes Jahr. Sie haben die wahrscheinlich am grössten oder am meisten erwartete Neuerung im Kofferli dabei gehabt. Und zwar, ich würde sagen, fangen wir noch gerade mit dem an. Ja. Die Wii U, also anderen vielleicht noch bekannt als Wii 2 oder Project Cafe, das war so der Arbeitstitel gewesen. Hat man einiges gesehen. Wobei, wenn wir ehrlich sind, hat man eigentlich nicht die Wii U gesehen, sondern den Controller für die Konsole. Was aber durchaus seine Berechtigung hat, weil ich glaube, der Controller ist eigentlich schon das Interessanteste. Die Konsole wird dann nur noch sein, was hat sie für Teile drin und wie stecke sie am Fernseher an. Das ist dann nicht mehr so speziell. Der Rest machen die Games, das ist wirklich der Controller. Ja gut, sag uns doch gerade schnell, wie muss man sich den Controller vorstellen? Ja, der Controller sieht eigentlich ähnlich aus wie ein iPad mit zwei Joysticks, den gewöhnlichen Knöpfen, die man kennt, und irgendwie noch ein, zwei neue Schultertasten. Also man hat das eigentlich ähnlich wie ein iPad und hat dann nebenan die Knöpfe. In der Mitte noch ein Touchscreen, wo man mit Pen oder Finger bedienen kann. 6,2 Inches, glaube ich. Ich habe schon gehört, dass der durchaus sehr schön, gut auflösend ist, der Screen, und dass es auch nicht so schwer ist, dass man einen Krampf bekommt. Bietet eigentlich auch die Möglichkeit, dass es tracked wird von der Konsole, dass man die Position von dem Gerät im Raum herausfindet. Man hat hier Bilder gesehen, wie das Tablet direkt vor dem Screen gehabt wird, und man sieht dann das Bild, das auf dem Screen ist, quasi wie durch ein Fenster nochmal im Tablet selber. Mit entsprechenden Erweiterungen oder so. Also genau. Es lässt doch einen für mich überraschenden Spielraum noch offen. Also es ist wirklich einiges an Potenzial rum, wo innovativ genutzt werden könnte. Am besten würde ich sagen, schaut euch doch ein Video an, wo euch das vorgestellt wird, weil ohne Bild kann man sich die ganzen Möglichkeiten eigentlich kaum vorstellen. Vielleicht noch ganz kurz, was man erklären kann. Es ist also auch möglich, sich das Bild von der Konsole aufs Tablet oder auf den Controller zu ziehen und das quasi so mobil wieder zu spielen. Ich bin mir nicht sicher, ob man aus dem Haus raus gehen kann. Ich glaube, es braucht eine Verbindung mit der Konsole. Yeah. Aber man kann sicher da ein bisschen in der Wohnung rumlaufen und hat dann quasi eine Art NGP von Nintendo, wo man noch ein bisschen seine Konsole spielen kann, noch in der Wohnung spielen. Wobei, ganz klar hat natürlich Nintendo gesagt, ihre portable Konsole ist der 3DS bzw. der DSi. Sie wollen mit dem nicht den ersetzen. Sie wollen nur Konsolen ein bisschen, ich sage jetzt mal, aufwerten, innovativ erweitern. Aber wirklich der mobile Handheld bleibt weiterhin der 3DS und der DSi noch ein bisschen. Ja, aber nebst dem Tablet wird natürlich eben die Wii U eigentlich auch aus einer Main-Konsole bestehen. Die wird HD-Möglichkeiten bieten. Die Frage stellt sich jetzt 720p oder 1080. Die Vermutung ist da, dass es 720 wird sein. Also es könnte so der Trick sein, der bei der jetzigen Konsole angewendet wird, dass gerade das Menü in 1080 ist und Games alle in 720. Es wird durchaus möglich sein, auch für das System anspruchsvollere Titel zu spielen. Wir hätten sogar Bilder gesehen von Darksiders 2. Also ja. Absolute Core-Titel. Man hat eine kleine Tech-Demo gesehen von so einem Vogel, der ein durch einen Baum fliegt und ein bisschen Wasser und so. Also man kann wahrscheinlich mit einem Level rechnen von der jetzigen Konkurrenzkonsole, wenn vielleicht nicht sogar leicht drüber, was grafische Leistungen anbelangt. Aber generell kann man eigentlich hoffen, dass da durch das vielleicht auch eher die Core-Entwickler zu der Wii greifen werden. Es ist einfach die Frage, welche Möglichkeiten bieten sich mit dem neuen Tablet? Für Core-Spieler sehe ich es nicht, dass sie auf dem Tablet irgendwie, wie ich es jetzt gesehen habe, ihren Ninja-Stern haben, wo sie den Bildschirm reinrühren, sieht noch gut aus. Eben wie gesagt, man kann Sachen vom Bildschirm auf den Screen, also auf den TV, transportieren, sprich irgendwelche Bilder, also Social Aspect und so, sind alle auch drin. Aber wie es wirklich für den Chorspieler genutzt wird, hat man vielleicht am Rand ein bisschen etwas gesehen. Und zwar hat man zum Beispiel gesehen, einen Ausschnitt aus einem Zelda. Man kämpft auf dem grossen Screen und hat ein bisschen additional information, also irgendwelche zusätzliche Sachen noch bei sich auf dem Controller, auf dem Screen. Genau. Also ein Inventar zum Beispiel. Oder vielleicht ist das eine Map. Oder vielleicht ist das, könnte ich mir gut vorstellen, eine Liste von Spells, die ich auf meinem Controller auf dem Screen habe. Habe ich meine Spells und meine Waffen auf meinem Screen, die ich in der Hand habe. Und mein Charakter läuft auf dem TV rum. Und ich kann ihn ausrüsten und zaubern, indem ich die Sachen anwähle auf meinem Controller. So kann ich es mir wirklich nicht brutal innovativ, aber immerhin sehr nützlich, auch für Core-Games vorstellen. Also ich bin da überraschter, als ich es erwartet habe, muss ich sagen. Was ich natürlich an dem auch noch sehr positiv finde, es gibt die Möglichkeit, dass man eigentlich das Screen räumt, dass man die ganze Statistikanzeige rausnimmt und eigentlich nur noch das reine Bild auf dem Screen hat, auf dem grossen Screen und alle Informationen auf dem Controller. Also, dass man ein schöneres Bild hat, indem man einfach das HUD quasi löscht vom Screen und nur noch das reine schöne Bild hat und all die Anzeigen auf den Controller nimmt. Und natürlich eben, du hast schon Zelda angesprochen, die haben dann natürlich nur so eine Beta oder nichts, quasi so eine Tech-Zelda gezeigt, wo mir sehr gefallen hat. Wenn sie mit dem nächsten Zelda in die Richtung würde gehen, würde ich begeistert sein. Grafisch fantastisch. Ob sie das können haben, ja. Aber dass sie vor allem auch wieder eigentlich ein realistisches Link darstellen. Ja, also nicht mehr so ein Cell-Shading-Link, der auf dem Zug rumfährt und so. Vor allem sieht man eben auch, es funktioniert, den Link auch qualitativ umzusetzen. Also nicht irgendwie Pseudo-Retro-Grafik, sondern man kann den auch in schöner Render-Qualität. Genau, der Comic-Charme bleibt immer noch. Was man vielleicht noch sagen sollte, rückwärtskompatibel, also sprich mit Wii und auch dementsprechend den Controller. Es ist zum Beispiel nicht nur rückwärtskompatibel, teilweise kann man auch sagen, dass wie alte Controller vorausgesetzt werden, beziehungsweise mit alten Controller ein anderes Spielerlebnis, wie auch immer das dann wird sein, kann erfolgen. Oder dass wieder ein neues Spielerlebnis kann erfolgen, wenn vier Leute beispielsweise die alte Controller brauchen und ein neuer hat das Tablet oder den Tablet-Controller von der Wii U. Wie auch immer das dann umgesetzt wird, weiss man natürlich noch nicht. Es sind ein bisschen Tech-Sachen gezeigt worden. Ich sage euch immer noch, schaut es an. Übrigens, über nerdybynerds.ch habt ihr all die Links. Ihr könnt die PKs auch im Nachhinein noch anschauen. Was ich noch möchte ansprechen, Wii ist ja immer so die Konsole auf den ersten Blick günstig und nachher mega teuer. Die ganzen Controller sind ja schon heidentür für die aktuelle Wii. Und jetzt befürchte ich ehrlich gesagt, dass da vier Controller für die Wii U doch schon wieder eine ganze zweite Konsole werden kosten. Ja, das sieht nach einem sehr teuren Controller aus. Da müssen sie sich einen sehr gescheiten Preis überlegen, dass das auch gekauft wird. Aber auch eine Frage, die sich für mich stellt, wie gehen jetzt die Entwickler mit dem um? Sie haben 1000 verschiedene Controller. Langsam wird es ein bisschen kompliziert. Auch wieder eine neue. Da muss man sich auch zuerst mal darauf einstellen. Und es ist doch eigentlich für den Entwickler am einfachsten, wenn du einen ganz normalen Controller hast und den Rest entwickeln kannst, wie du willst. Und nicht irgendwie auf irgendwelche komischen Motion-Steuerungen musst eingehen. Ja, aber es lässt Spielraum für Innovation. Ich meine, es zwingt den Entwickler auch ein bisschen, sich etwas zu überlegen, und simple Portierungen werden wahrscheinlich aussterben, und das wird für den Wii U-Nutzer eigentlich nur ein Vorteil sein, weil durch den komischen Controller wird der Entwickler, vom Nutzer sein Spiel entwickelt, dazu gezwungen, ein bisschen eine schlaue Portierung zu machen. Einfach, es gibt eigentlich einen Schatten- und eine Sonnenseite. Einerseits gibt es eben die Innovationen, kann ein bisschen den Schuss hinten rauskommen. Andererseits ist es auch noch positiv, dass damit Konsolen vom PC abgrenzt werden, dass es eigentlich auch eben andere Möglichkeiten gibt, die der PC normalerweise nicht hat, mit der Motion-Steuerung. Aber ich als Core-Gamer kann halt meistens nicht viel mit der Motion-Steuerung anfangen. Bis jetzt habe ich jetzt zumindest keinen Titel gesehen, wo wirklich die Möglichkeit, auch in einem Core-Game positiv umsetzt. Genau, aber eben genau da, eben, wir haben es schon angesprochen, gesehen ich auch mal einen kleinen Lichtblick auch für einen Core-Gamer. Ich glaube, der Controller kann auch für Core-Gamer interessant sein. Es stellt sich einfach die Frage, wie Nintendo ist immer so ein bisschen die Familienkonsole gewesen. Schafft es jetzt eigentlich der Core-Gamer auch tatsächlich in Nintendo, bei Nintendo seine Spiele zu finden? Ich glaube, nur schon einfacher wird es jetzt durch die Grafik. Genau. Ich meine, früher hat es schon mal geheißen, nehme ich es für meine Xbox, nehme ich es für meine Wii. Wenn es beides geht, hast du schon für die Xbox genommen, nur schon, weil es doppelt so gut aussieht. Und online fähiger war auf die Xbox. Die Wii ist ja, oder Nintendo allgemein ist ja am Stichwort online immer noch ziemlich hinten drin. Da wollen wir dann auch noch wissen, was sie da machen. Da weiss man jetzt auch noch nicht viel. Ja, aber Nintendo hat auch einige tolle Titel vorgestellt. Einerseits haben wir hier eine Reihe von Zelda-Spielen. Wir haben schon früher davon gewusst, Ocarina of Time kommt auf der 3DS. Ja, also die Info ist ja schon länger draus. Also Ocarina of Time für die 3DS ist eigentlich gar nicht wirklich nötig gewesen, dass das noch erwähnt. Es ist natürlich klein im Zusammenhang noch mit dem 25th Anniversary, oder ganz am Anfang. Sie haben dann mit einem schönen Orchester angefangen. Vielleicht mit dem haben sie einfach Zelda noch ein bisschen aufwerten und haben das nochmal erwähnt. Das hat mir sehr gut gefallen, das Orchester. Sogar ist da angekündigt worden, dass das weltweit umtouren sollte. Vielleicht macht das ja sogar einen Stopp in der Schweiz. Sonst ziehen wir unsere CDs und das war ja angekündigt worden. Die einzige CD, freue mich drauf, basiert auf dem Soundtrack von Ocarina of Time für den 3DS und die andere CD basiert auf dem Soundtrack vom Orchester. Kann man sich beides sicher reinziehen. Wir haben auch schon einige Bilder vom Zelda Skyward Sword gesehen. Ja, einige eigentlich nicht so viel. Aber doch hat es schon gezeigt, dass es ein Stück weit in eine neue Richtung geht. Man sieht hier Level im Himmel oben. Ich bin eigentlich schon sehr kritisch bei dem Titel, weil mir auch schon der neue Look nicht so gefällt. Vielleicht wird das Gameplay doch noch spassig. Wenn die Steuerung funktioniert mit Bewegungssteuerung, schreckt mich schon mal ab von Grund auf. Ja, gibt es denn nicht die Möglichkeit, das auch ohne Bewegungssteuerung zu steuern? Nein, es ist ziemlich Wii Motion Plus fixiert. Das ist negativ. Aber ja, eben, der eine Trailer hat mir noch gut gefallen. Hat die Hoffnung bei mir geweckt, dass vielleicht auch die Story noch toll könnte werden. Mit dem Luftschloss oder was auch immer. Ja, allgemein hat mir PK sehr gut gefallen, nur schon wie sie aufgebaut war. Ich würde sagen, Nintendo hat einfach nur schon den Screen hinter sich am besten genutzt. So ein bisschen probiert, 3D-Witz reinzubringen mit der Darstellung und so. Natürlich viel noch angekündigt, grosse Titel, die jetzt uns vielleicht nicht so interessieren, aber man kann vielleicht noch sagen Star Fox, man kann sagen Mario Kart. Gut, die interessieren mich eigentlich schon. Also Star Fox war das Lylat Wars ein Titel, der hat mir damals auf der 64 super gefallen. Ja, klar, Star Fox ist der, der mich noch am meisten interessiert. Aber dann, klar, ein Mario Kart wird gut, aber das hat mich nicht interessiert, weil es ist so klar, dass das kommt und ja, schön und auch ein neues Mario. Gut, ein normales, eben. Ja, super, aber also, hat es nicht wirklich vom Sock gehabt. Sie gehen halt schon immer die alten Wege weiter. Aber ich finde das auch gut. Also, das Mario Kart wartet jetzt mit einem Kart-Editor auf. Ja, Kart-Editor heisst einfach, ich kann die Reifen ändern. Gut, das ist eben nicht speziell neu, aber macht sicher auch mal wieder Spass. Und da das Super Mario Bros. Ist daher vielleicht noch spannend, ist das jetzt auf dem 3DS gelaufen, oder? Es hat so ausgesehen, als ob Super Mario, das ist für 3DS. Das kann ich mir in dem Sinne gut vorstellen. Man hat natürlich nur 2D-Content gesehen. Genau. Aber wenn man es wirklich da angeschaut hat, merkt man richtig, wie das Game darauf ausgelegt ist, in 3D gespielt zu werden. Es schafft sehr viel mit, du laufst in die Tiefe, du laufst aus der Tiefe raus. Genau. Du gehst hoch, du gehst runter. Man sieht richtig schon auch im 2D-Content, sieht man, wie sie beim Level-Design quasi schon mit diesen Ebenen rechnen. Also das ist sicher ein Spiel, das man in 3D spielen sollte, einfach optisch. Weil es genau perspektivisch schon auf so eine Betrachtungsweise ausgelegt ist. Und eben, nebst dem hat mir auch sehr gut gefallen, Luigi's Mansion. Da hat mir jetzt selber irgendwie nicht wirklich... Luigi's Mansion ist schon irgendwie der erste Teil voll an mir vorbei, also... Eben der erste Teil war eigentlich eine Perle auf dem Gamecube, gewesen, wo nicht so von der Masse ja, so viel gekauft wurde, wie es eigentlich verdient hätte, weil es doch noch ein neues Prinzip verfolgt hat mit diesen Geistern. Ich habe noch ein bisschen Angst, dass es vielleicht eben doch nicht mehr so ganz der Weg geht, wie das alte Spiel. vor allem auch wichtig finde ich, dass er mal so einen Titel wiederkommt, weil der Luigi, der zweitberühmteste Nintendo-Charakter, eigentlich bisher nur etwa ein Spiel hat auf der Gamecube gehabt. Ein paar alte, Mario is Missing oder so. Aber eigentlich nur sehr wenig. Und jetzt mit dem Spiel, tun sie eigentlich ein tolles Spiel weiterführen. Das hat es sicher verdient. Bin ich mal gespannt, wie gut das wird. Ja. Der Andy hat mir auch noch ein paar Infos zukommen lassen. Er hat jetzt aus technischen Gründen leider nicht können da sein. Wir hätten ihn sehr gerne eingeladen. Ich habe es eigentlich auch eingeplant, aber ich habe das kurzfristig noch müssen umändern, leider. Er hat natürlich vor allem Nintendo PK verfolgt, aber die anderen natürlich auch. Er ist eigentlich vor allem ein bisschen unser Nintendo Pro. Er hat mir gesagt, dass ein Wii U mal ein bisschen enttäuscht hat, beziehungsweise der Controller. Es geht um ein bisschen zu fest in Richtung Social und zu fest in Richtung Tablet. Müssen wir schauen, ob wir ihn vielleicht noch überzeugen können später. Wir sehen es dann. Softwaremäßig hätte er sich gerne ein Pikmin gewünscht. Ich glaube, das ist sogar mal versprochen worden, dass für die nächste HD-Konsole wird ein Pikmin kommen, aber ist jetzt nichts angekündigt. Hätte er sich ein F-Zero gewünscht. Leider auch nichts. Star Fox hat sich gewünscht, ist etwas angekündigt worden, aber nicht für die Wii U, sondern für den 3DS. Dann beklagte sich noch ein bisschen, dass vor allem eigentlich nur so bereits bekannte Sachen gekommen sind, Stichwort Super Mario 3D oder eben wie schon angesprochen auch Mario Kart 3D. Dann weiter Remakes, ist er auch nicht unglaublicher Fan drauf, er hätte sich mehr Überraschungen gewünscht wahrscheinlich. Luigi's Mansion 2 ist da seine einzige Überraschung. Ja, soviel zu dem. Ich hoffe, Nintendo wird ihn in Zukunft noch ein bisschen begeistern, so wie sie es früher gemacht haben. Vielleicht dann auch mit der Wii U. Mal schauen, vielleicht können auch wir uns noch mehr mit dem Tablet anfreunden, als wir es jetzt schon gemacht haben. Vielleicht auch der Andy, wir werden es sehen. Sehr viele Sachen, die ganze E3 ist natürlich ganz klar gesagt, kann man wirklich erst beurteilen, wenn man es selber mal in der Hand hat, oder? Ja, aber ja, also Wii U ist das erste, was wir von diesen Zukunftskonsolen gesehen haben. Die Frage, ziehen da Microsoft und Sony nachher, wenn sie auch so einen Controller? Ich selber habe die Hoffnung, dass eine Konsole sagt, nein, wir gehen mit dem Motion-Zeug nicht mehr weiter. Wir machen jetzt eine richtige Core-Konsole, einen normalen Controller. Schön, stimmig und alles. Und wenn du auch alle Core-Publisher auf unserer Seite haben. Mit einer leistungsstarken Konsole und nicht irgendeinem Spielzeug, Schwert, was auch immer. Plastikkonsole, ja, kann ich mir gut vorstellen. Gut, ich würde sagen, wir haben sehr, sehr viel geredet. Schliessen wir doch den Punkt E3 mal ab. Oder hast du gerade noch etwas, was du unbedingt noch möchtest loswerden? Nope. Dann würden wir jetzt noch schnell ins Outro. Dann sind wir schon fast am Ende vom 7. Nerdy by Nerds Audio Podcast, aber natürlich nur fast. Butch, du hättest noch 2-3 kleine Neuigkeiten für uns? Ja gut, also eine Neuigkeit ist nichts. Ihr habt es vielleicht gesehen, es gibt eine neue Reihe von mir, eine neue Serie von Comics, und zwar Weird Supernatural Nerd Heroes. Mit EI. Die Idee von dieser Serie ist eigentlich, dass ihr unsere Community und mir Vorschläge könnt schicken, was für ein Superhero ich als nächstes zeichnen werde. Ich mache das schon seit längerer Zeit, irgendwie in der Schule oder sonst in der Freizeit, tue ich irgendwelche Superheroes zeichnen, und eben mit der Zeit gehen einem eigentlich die Ideen aus. Wir brauchen mal wieder eine absurdere Idee, und ja, so ist das entstanden. Zum Beispiel besteht jetzt momentan der Vorschlag, ich sollte Facebook-Man zeichnen. Gefällt mir sehr gut, sehr kreativ. Also eben bitte, wir richten uns an euch. Wir brauchen etwas Kreatives. Facebook-Man ist bis jetzt ziemlich weit oben, aber ist natürlich nicht der Letzte. Also kommt mit kreativen Ideen, das ist jetzt ein Aufruf, schicken sie uns, sagen sie uns. Wie können sie uns erreichen? Eigentlich am besten gerade unter dem letzten Artikel bei den Comments. Oder sonst wie immer Twitter, sonst E-Mail, sonst via Forum. Also ihr könnt uns, glaube ich, auf jede erdenkliche Variante irgendwie erreichen. Schreibt uns einfach. Und eben, ich versuche das möglichst schnell anzukriegen. Facebook-Man ist interessant, ist aber auch nicht ganz einfach. Ich lasse mir etwas einfallen. Als weiterer Punkt wollte ich anteasern, dass ich das Jahr an die Gamescom Gang am 20. Ja, um den 20. August in Köln. Und dort hoffe ich dann auch an gewisse Titel, die wir jetzt darüber geredet haben, mal eine Hand anzulegen. Sicher sehr spannend wird es dann mit dem Battlefield 3 oder sogar vielleicht das Skyrim. Ich hoffe da, dass die einige Titel parat haben. Ich würde so gut wie möglich dann auch von der Gamescom euch News zuholen oder persönliche Eindrücke mitbringen oder auch in einem Podcast oder so, wie auch immer. Das ist jetzt noch in Zukunftsmusik, aber es wird sicher etwas kommen, oder? Ja, ich freue mich auf Alpha sehr drauf. Ich bin bisher noch nie an der Gamescom gewesen. Es ist so für mich eine Premiere. Wird sicher eine coole Sache. Ich wäre sehr gerne mitgekommen, bin aber dann leider voraussichtlich im Militär, muss leider passen, aber ein Jahr drauf können wir dann gerne wieder mal schauen. Ja. Auch ihr von der Community, das ist jetzt natürlich noch in der Zukunft, aber wie auch immer, könnt ihr nicht, meldet euch, vielleicht sieht man sich ja sogar mal dort. Ja, voll. Dann also, jetzt noch in der Zukunft. Wir werden sicher, wenn es dann soweit ist, noch das ansprechen und noch darauf zukommen. Genau. Mit dem wären wir jetzt schon am Ende vom 7. Nerdy by Nerds Audio Podcast. Natürlich wie immer kann ich sagen, folgt uns auf Twitter, schaut regelmäßig auf Page, schreibt Comments, haben wir immer Freude. Ihr könnt euch auch im Forum melden. Wir haben immer gerne ein bisschen Feedback oder Vorschläge und so weiter und so weiter. Wir schauen zurück auf eine nicht ganz so überraschende E3, aber dennoch war es eine gute, auch ein bisschen ermüdend, wie immer, recht spät. Ein paar gute Sachen gesehen und da langt ja eigentlich, ich meine, wer braucht schon jede Woche ein neues Game? Ich denke, so ein paar gute Games pro Jahr langen ja eigentlich auch. Dafür spielen wir sie intensiv. Darum eigentlich doch ein recht positiver Eindruck, doch abschließend wenig überraschend, aber doch nicht schlecht. Ich denke auch, wir können sehr gespannt sein auf die nähere Zukunft. Der Herbst kommen auch sehr fette Titel raus. Das Battlefield 3, Skyrim, ich wollte jetzt gar nicht erst alle aufzählen. Eigentlich hat E3 nicht gross daran geändert, aber wir können gespannt sein auf den Herbst. Ja, gut, das wär's gewesen. Merci fürs Zuhören, sind auch beim nächsten Mal wieder dabei. Ich verabschiede mich, ich bin der Joey. Einen schönen vom Butch. Game over!